FM. Es ist 1 Uhr. Oh ja, ist tatsächlich schon soweit. Uhrenvergleich. Dann fange ich mal an hier. Von Bullaby nach Babylon heißt die Sendung. Ich heiße Jan Möller und habe hier ein gepflegtes Durcheinander eingepackt. Ein gepflegtes portugiesisches Durcheinander diesmal. Schönen guten Tag. Jo, Musik aus Lissabon zum Auftakt dieser Stunde. Aus Lissabon, wo ich vor kurzem ein paar Tage lang Straßenbahn gefahren bin mit der Familie. Und wenn ich nicht Straßenbahn gefahren bin, habe ich zum Beispiel Törtchen gegessen oder bin Hügel hochgestapft oder habe auch ein bisschen Musik gehört. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte doch auch mal ein paar lissabonische Platten einpacken für die Sendung von Bullaby nach Babylon, wenn man das denn so sagt, lissabonisch. Aber ich finde, das hört sich ganz gut an. Und mindestens genauso gut wie das Wort lissabonisch klingt ja so ziemlich alles, was bei der kleinen Lissabonner Plattenfirma Principe erscheint, die ganz weit vorne ist, was so afroportugiesische Clubsounds angeht und die hier ja schon ganz oft aufgetaucht ist. Und bei der auch die Musik, die wir da eben gehört haben, rausgekommen ist. Von einem jungen Mann, der nennt sich Lilo Cox. Das Album heißt Drums, in Klammern Lata, ist auf Kassette erschienen als DJ-Mix und zum Runterladen gibt es die Stücke dann auch nochmal einzeln. Dieses hier eben hieß Lisboa Music, weil es aus Lissabon kam. Vermutlich, es kam jedenfalls aus Lissabon, aber vermutlich heißt es deshalb so, Lisboa Music. Also eine Stunde lang hier bei Von Bulabü nach Babylon, heute Musik aus Lissabon, Musik über Lissabon. Musik, bei der es zumindest irgendeine Verbindung gibt nach Lissabon und ausgesprochen lissabonisch ist natürlich auch das hier. Guardei na minha saudade. De poeta alucinado, este amor, sombra de rio, onda alma em desafio, põe marés em cada fado. Este amor, sombra de rio, onda alma em desafio. Põe marés em cada fado. Sumei as fontes do céu para sorrir e ficar certo. E andei só pela cidade que me lembra a tua idade e a tua voz longe e perto. E andei só pela cidade que me lembra a tua idade e a tua voz longe e perto. Mas a vida é sempre um tempo. Aqui a dor se entrega tanto que nada vale de nada e antes da tua chegada só te encontro quando canto. Que nada vale de nada e antes da tua chegada só te encontro quando canto. Es gibt ja nicht allzu viele Leute, die so schön den Fado singen oder gesungen haben, dass sogar Straßen, Plätze und Promenaden ihren Namen tragen. Aber dieser Mann hier gehört dazu. Der heißt Carlos do Carmo. Am 13. März 2023 ist im Stadtteil Belém in Lissabon eine Uferpromenade nach ihm benannt worden. Eine Promenade direkt am Fluss, am Tejo, und im Lissabonner Stadtteil Arroyos habe ich diese Platte gefunden, beim Rumblättern in den Plattenfächern in einem Plattenladen namens Flur Records, der wiederum auch von Leuten mitgegründet wurde, die das Label Príncipe betreiben. Also das Label, von dem die erste Musik eben stammte. Die eine Seite dieser Platte von Carlos do Carmo, die ist relativ schmalzig, kann man sagen. Da singt er nämlich Fados mit Orchesterbegleitung. Aber die andere Seite, von der auch das Lied eben stammte, Guardei na minha saudade, die ist ganz bezaubernd und deshalb nachher, glaube ich, wenn ich das hier so hinkriege, noch ein weiteres Lied von diesem Album, wenn ich das hier mit dem Zeitmanagement hinkriege, ein weiteres Lied von diesem Album aus dem Jahr 1970. Das heißt ganz einfach Carlos do Carmo, wie der Sänger. Jetzt aber erstmal eine andere Platte, die stand da auch in dem Laden, direkt im Plattenfach nebenan. Thank you. FM von Bullaby nach Babylon, heute mit Kraut und Rüben aus Lissabon. Denn, beziehungsweise, was brummt denn hier im Hintergrund? Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Hier bohrt irgendwie jemand, hoffentlich nicht den Fußboden durch. Es wird gebaut im Haus hier, wie auch immer. Also diese Platte hier gerade, die kam auch aus Lissabon und die hat mich auch in diesem schönen Laden Flur Records in Lissabon angelacht. Und da konnte ich nicht anders, als sie zu kaufen. Eine Platte von Rocky Marciano, mit S geschrieben Marciano, nicht mit C, wie der berühmte US-amerikanische Boxer, der ja zwischen 1947 und 1955 bekanntlich immerhin 87,7% seiner Gegner vorzeitig umgehauen hat. Damit hat er die höchste K.O.-Quote aller Schwergewichtsweltmeister in der Geschichte des Profiboxens. Aber um nicht abzuschweifen, der Rocky Marciano, den wir da gerade gehört haben, der ist Musiker und kein Boxer und hat so ein paar Platten gemacht, unter anderem diese eben, Meucamba Volume Deutsch, da hat er jede Menge Samples rausgeschnippelt aus alten angolanischen, mosambikanischen und kapverdischen Platten unter anderem. Ich habe jetzt keine Ahnung, ehrlich gesagt, auf welcher Platte er diese Samples eben gefunden hat, aber es könnte eine angolanische gewesen sein, das ist meine Vermutung. Deshalb von Lissabon jetzt mal ganz kurz nach Luanda, das ist die Hauptstadt von Angola, zurück wieder ins Jahr 1970. aus dem Jahr 1970, die Band Os Bongos aus der angolanischen Hauptstadt Luanda. Das Stück hieß Caso Guta und es stammt von einer Sammlung namens Angola Soundtrack mit 18 Stücken aus dem sogenannten goldenen Zeitalter der angolanischen Musik. Alles Aufnahmen aus den 60ern und 70ern, aus einer Zeit also, in der die portugiesischen Kolonialherren in Angola Krieg gegen die Befreiungsarmee geführt haben. Aber die Musik klingt erstaunlicherweise oder vielleicht ja auch gerade deshalb extrem mitreißend und aufmunternd. Ganz eigener Stil, der da entstanden ist, so eine Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen, karibischer Merengue und den relativ harten Beats der Karnevalsbands aus Luanda. Und darüber und dazwischen und drumherum und überall flirren dann immer diese psychedelischen Gitarrensounds, die an die Musik aus dem benachbarten Kongo erinnern und von denen ich persönlich ja nie genug bekommen kann. Tolle Platte, Angola Soundtrack, vor ein paar Jahren bei Analog Africa erschienen. Und heutzutage ist ja auch Lissabon, vor allem an den Rändern, voll von Musik, die zumindest beeinflusst ist von Sounds aus den ehemaligen portugiesischen Kolonien. Womit wir um ein, zwei Ecken auch wieder bei der Plattenfirma Principe sind. Hier sind DJ Narciso und Nuno Beats. Jo, genauso lissabonerisch wie der Fado. Das waren DJ Narciso und Nuno Beats und der Track hieß Mizai, was auch immer das bedeuten mag, und kam von einem Album, auf dem die beiden als Mitglieder des Kollektivs RS Produzoisch vertreten sind, also RS Produktionen. RS, das steht für Rinchoa Stress und Rinchoa wiederum ist so ein Vorort von Lissabon, in dem besonders viele Menschen leben, die selbst aus den ehemaligen portugiesischen Kolonien stammen oder deren Eltern von dort kommen. Wie in diesem Fall, da kommen sie aus Angola. DJ Narciso und Nuno Beats, im Dezember erschienen das Album von RS Produzoisch. Der Titel Saúde em Primeiro Lugar, was glaube ich sowas heißt wie Die Gesundheit steht über allem. Soweit ich das mit meiner begrenzten Ahnung, die ich so lose von der portugiesischen Sprache habe, übersetzen kann. Und erschienen ist die Platte, wie gesagt, bei Príncipe, den Experten für neue afro-portugiesische Clubmusik. Und da fällt mir ein, ich wollte ja auch noch mehr von diesem super Mixtape von Lilo Cox spielen, mit dem diese Stunde auch angefangen hat. Das tue ich einfach mal, bitteschön. Von Bulabü nach Babylon mit Musik aus Lissabon heute, weil ich da vor kurzem gewesen bin und weil mir immer noch so lissabonerisch zumute ist. Und das hier gerade war nochmal Lilo Cox mit gleich zwei Stücken aus dem Supermixtape Drums in Klammern Lata. Ich habe mal nachgeguckt, Lata heißt Blechbüchse oder auch Wellblech, was ja auch ganz gut zum Klang, zur Klangästhetik dieses Labels passt. Das, wie gesagt, Príncipe heißt und der Musiker Lilo Cox, der heißt eigentlich Ricardo Vieira, geboren 1995 in Cascais in der Nähe von Lissabon, hat kapverdische Eltern und wo ich vor ein paar Minuten den Bogen von Angola zum Príncipe-Sound gespannt habe, spanne ich ihn jetzt mal zurück zu den Kapverden, zurück ins Jahr 1980, so ungefähr jedenfalls. Vamos. flotte Blende am Ende. Da rollt das Stück so schön dahin und dann rutscht da jemandem der Finger aus. Der hat es eilig gehabt offenbar am Mischpult. Aber ja, egal. Trotzdem, super Lied von Pedrinho, der an Wochenenden noch heute in Lissabonner Bars auftritt. Habe ich jedenfalls gelesen. Tagsüber arbeitet er als Postbote. Ja, ich habe es gelesen im Begleitheft zu dieser hervorragenden Sammlung mit elektrifizierter Musik aus der kapverdischen Diaspora, die heißt Synthesize the Soul, weil da nämlich kapverdische Musiker genau das getan haben, Musiker, die so ab Mitte der 70er vor allem nach Europa und in die USA ausgewandert sind und da in ihrer jeweiligen Community haben sie so typisch kapverdische Musikstile wie die Funana zum Beispiel versynthesized. So kann man das vielleicht nennen. Das heißt, wo früher ein Akkordeon zum Einsatz gekommen ist, da ist dann hier eben so ein MIDI-Instrument oder ein Synthesizer genommen worden. Und rausgekommen ist dann Musik, die im Untertitel dieser Platte als Astro Atlantic Hypnotica bezeichnet wird. Synthesized the Soul Astro Atlantic Hypnotica from the Cape Verde Islands. 18 Stücke aus den Jahren 1973 bis 88 sind da drauf und dieses hier kam von Pedrinho aus Lissabon und hieß Schema. Und während ich das erzähle, brummt hier im Hintergrund ganz leise was. Und das sind diesmal nicht die Bauarbeiten im anderen Stockwerk. Den Bohrer haben sie ausgestellt inzwischen, glaube ich. Aber das hier ist, glaube ich, zumindest der Motor der Fähre von Ceuta nach Algeciras. So heißt jedenfalls das Stück. Out Nowhere, Ferry Between Ceuta and Algeciras, 16.08.17, 5.17 Uhr heißt es, um genau zu sein. Also es geht von Marokko nach Spanien und der Mensch, der diese Klänge aufgenommen und zusammengeschnippelt hat, der kommt aus Lissabon und nennt sich Umorto. Sehr eigentümliche Platte, ist wie so ein Hörspiel und ich hänge deshalb an diese Fährfahrt gleich auch noch ein zweites Stück dran. Thank you. André Pinto, alias Mestre André, aus Lissabon unterwegs in Marokko auf seinem neuen Album, das er unter dem Pseudonym Umortu, der Tod, veröffentlicht hat, mit so bearbeiteten Field Recordings und mit dem kryptischen Titel Ifrits Habitant, wenn man das denn so ausspricht. Ifrits, das hat offenbar irgendwas mit so Geistwesen der islamischen Mythologie zu tun. Überhaupt eine sehr kryptische Platte, hat sowas Fiebertraumhaftes. Und das zweite Stück eben nach der akustischen Fährfahrt, das hieß Tetfu Radio Loop. Das nächste heißt Ay Muraria und es kommt von der Frau, ohne die es einfach nicht geht in dieser Stunde. Ay Muraria. Velha rua da Palma, onde eu um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado certo fadista, de cor morena, boca pequena e olhar trucista. Das procissões a passar, da se ver em voz saudosa, na guitarra. Tja, es gibt beim Fado ja ganz oft diesen einen Moment, da ist klar, jetzt ist es gleich zu Ende, das Lied, wo man ganz genau weiß, schon vor den letzten Akkorden, das war das letzte Wort, das die Sängerin oder der Sänger gesungen hat. Und genau in diesem Moment fängt das Publikum oft schon an zu applaudieren. Das finde ich immer total bewegend, den Moment. Habe ich gerade auch wieder erlebt in so einem ganz kleinen Fado-Schuppen in der Altstadt in Graça, wo Leute auch einfach so hingekommen sind, um selbst zu singen. Tashka Dojaim hieß der Laden und diesen Applausmoment, den gibt es natürlich auch auf dieser Platte, die ich da gerade laufen hatte, einer Live-Platte von Amália Rodrigues, der großen portugiesischen Fado-Sängerin, live in Paris aufgenommen, das Lied eben 1956 auf einer großen Bühne, nicht so wie im Tashka Dojaim, wo die, wenn die Tür dann auf war, die ging ja dann immer auf, weil da mal Leute reingingen und rausgingen und reinkamen und da fuhr dann immer so die Straßenbahn quasi durch das Lied, weil die ja direkt an der offenen Tür an der Straße vorbeigefahren ist. Also das war ganz toll. Aber Amália Rodrigues 1956 in Paris, große Bühne, eins ihrer bekanntesten Lieder, Ay Muraria, über den gleichnamigen Lissabonner Stadtteil in der Altstadt, der somit als Ursprungsort des Fado gilt und in dessen unmittelbarer Nähe Amália auch aufgewachsen ist. O Muraria, nahe der alten Straße Rua da Palma, wo meine Seele eines Tages gefangen genommen wurde, hieß es da in einer Zeile in dem Lied. Und von Muraria geht's jetzt wieder ein paar Stadtteile weiter nach Arroyos in den vorhin schon erwähnten Plattenladen. Da stand nämlich auch diese schöne kleine Single hier. Pensamento rasteja, minha saudade sem fim. Meu pensamento rasteja, meu pensamento rasteja, meu pensamento rasteja, minha saudade sem. Meu pensamento rasteja, meu pensamento rasteja, meu pensamento rasteja. Chego a senti-los até. Meu pensamento rasteja, minha saudade. De sem fim. Ai, quem terá nesta noite minha saudade sem fim. Thank you. von Bullaby nach Babylon auf beide FM ist hier immer noch mit einem kleinen Halt in Lissabon in dieser Stunde, inspiriert auch von einem Besuch in einem Lissabonner Plattenladen namens Fluor Records, der gegründet worden ist von Leuten, die das Label Principe betreiben und auch ein zweites Label noch, das heißt Holusam, so wird es zumindest geschrieben. Und da ist auch das Stück erschienen, das da gerade verklungen ist, von Sabaturin. Das ist ein bretonisches Wort, wenn es denn so ausgesprochen wird, Sabaturin. Also ein bretonisches Wort ist es, aber ich weiß nicht, Sabaturin, so schreibt man es jedenfalls. Heißt sowas wie auf einem Bein stehen, die Balance verlieren. Und die beiden Musiker kommen aus England und Kanada und haben sich nicht ein einziges Mal getroffen. Zumindest nicht, als sie dieses Album gemeinsam aufgenommen haben. Das ging alles auf digitalem Weg. Sabaturin. Bei Holusam erschienen, dem House-Label sozusagen des Plattenladens Fluor Records in Lissabon. Und davor, das war nochmal der Lissabonner Produzent Rocky Marciano, der inzwischen in Amsterdam lebt. Das Stück Pensamento kam von einer Single, auf der er diesmal nur Samples von brasilianischen Platten verwendet hat und die ich in diesem erwähnten Laden in Lissabon erworben habe, genau wie die restlichen Platten, für die noch Platz ist in dieser Stunde. Es sind nicht mehr viele. Eine davon pocht und klappert sich jetzt hier schon so ein bisschen warm im Hintergrund. Das ist eine EP von Diogo aus Lissabon. Das Stück heißt Ponto de Não Retorno, Point of No Return. Und das hören wir hier im Remix der Lissabonner Produzentin Violet. Inés Borges Coutinho, alias Violet ist das, mit ihrem Remix eines Stücks von Diogo Vasconcelos, alias Diogo. Die Platte heißt Finalmente, also endlich. Und endlich sollte ich jetzt auch mal wieder ein Lied von Carlos do Carmo spielen, dem Mann, den wir schon ziemlich zu Beginn dieser Stunde gehört haben und von dem ich gesagt habe, dass ich ja noch ein Stück spielen wollte und der so schöne Fados singen konnte. Hier ist er nochmal. Há pouco, quando ficaram teus olhos presos nos meus, há pouco, quando ficaram teus olhos presos nos meus, quantos segredos contaram, quantas coisas revelaram nessa confissão, meu Deus. Quantos segredos contaram, quantas coisas revelaram no silêncio desse adeus. Há pouco, quando teimosas tuas lágrimas rolaram, há pouco, quando teimosas tuas lágrimas rolaram, trementes, silenciosas, deslizaram caprichosas e nos teus lábios pararam. Trementes, silenciosas, deslizaram caprichosas e nosso beijo selaram. Há pouco, quando partiste, todo o céu enegreceu. Há pouco, quando partiste, todo o céu enegreceu. Ainda bem que tu não viste, formou-se uma nuvem triste, chorou o céu, chorei eu. Ainda bem que tu não viste, formou-se uma nuvem triste e a saudade aconteceu. Pio. Carlos do Carmo, 1970 aufgenommen die Platte und 2023 stand sie im Plattenladen Fluor Records in Lissabon in unmittelbarer Nachbarschaft zu der Platte, die wir davor gehört haben und auch zu dieser Platte hier. Das ist die letzte für heute in dieser Sendung von Bullabü nach Babylon und die stammt aus dem Fach mit portugiesischem Techno und kommt von Temudo. Das Stück heißt Uladrau, also der Dieb oder der Gauner. Und ich heiße Jan Möller und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.